Effekt der Betrug, sind nur das eine Ticken nicht genug. Soll der Herrscher wohin man sehen, Mensch, wie gut es uns doch gibt! Portal, Portal, springt an die Decke von dem Saal, schüttet Bier, lasst euch gehen, was ist mehr los? Hey, Box, lass ihn! Hurra, hurra, die Schulen brennen, wenn's doch gut an der ersten rennen, ratten Bescheid, ein sinkendes Schiff, Bravo gibt den letzten Schliff! Portal, Portal, springt an die Decke von dem Saal, schüttet Bier, lasst euch gehen, uns ist mehr los, hey, Box, lass ihn! Portal, springt an den Deckel von dem Saal, schüttet Bier, lasst euch gehen, uns ist mehr los. Hey, Box, lass ihn! Neue Schwelle, kannst du vergessen, meisten Kids sind davon besessen, Kids noch etwas schlau werden, für die Diskurs uns gehören. Portal, springt an den Deckel von dem Saal, schüttet Bier, lasst euch gehen, uns ist mehr los. Hey, Box,